Oder? Oder wir singen auf der Schwäbische Eisenbahn. Auf der Schwäbische Eisenbahn gibt es viele Haltstationen. Sturgebrühl und Biberach, Beckerbeirer, Durlesbach. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala. Sturgebrühl und Biberach, Beckerbeirer, Durlesbach. Auf der Schwäbische Eisenbahn dürfen Kühe und Ochse fahren, Bibler, Mädler, Weib und Ma, kurzum alles, was zahlen kann. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, Bibler, Mädler, Weib und Ma, kurzum alles, was zahlen kann. Männer, die im Gesicht ganz bärtig schreien laut, jetzt ist es fertig, springen in der Wagen ein, machen Lächeln ins Kärtlein ein. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, springen in der Wagen ein, machen Lächeln ins Kärtlein ein. Auf die Schwäbische Eisenbahn wollt ihr mal ein Bayerle fahren, geht an Schalter, lupft der Hut, ein Billettchen schenkt so gut. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, geht an Schalter, lupft der Hut, ein Billettchen schenkt so gut. Einen Bock hat sich kauft und dass ihm nicht verlaufen, bindet ihn der gute Ma an der Hände Wagen. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, bindet ihn der gute Ma an der Hände Wagen. Becke muss jetzt beide sprengen, das Futter werd ich dir schon bringen. Zensei stinkigs Pfeifle an, setz dich zu sein Weible nah. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala. Zensei stinkigs Pfeifle an, setz dich zu sein Weible nah. Wie der Zug jetzt dort ankäme und der Bauer der Bock will nehmen, findet bloß Kopf und Seil an dem Händler. Wagedeil. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, findet bloß Kopf und Seil an dem Händlerwagenteil. Da packt der Bauer, Bauer, Zauber, nimmt der Geißbock beide Aure, schmeißen, was er schmeißen kann, dem Kondukteur an Auren nah. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala, schmeißen, was er schmeißen kann, dem Kondukteur an Auranda. Es ist die Geschichte von Sellem Maurer, der sein Geißbock hat verlauren. Geißbock und sei schrecklich, denn Himmelsturger Zapramen. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala. Geißbock und sei schrecklich, denn Himmelsturger Zapramen. Es gibt ja heute noch bei uns begeisterte, leidenschaftliche Zugfahrer. Ich bin einer davon. Ich sing heute nicht mehr auf der Schwäbischen Eisenbahn. Ich sing auf der Schwäbischen Autobahn. Nur nicht alle Ochse fahren, die nicht die im Kuhstall sind, sondern die ja Auto haben. Hm? Ja, ich hab keins mehr. Nein, ich glaube, ich fahre besser, wenn ich laufe. Wenn Sie, wenn man älter wird, da wird man reicher an Erfahrungen, aber auch ärmer an Hoffnungen. Und ich glaube, es ist für mich jetzt besser, wenn ich auf mein eigenes Getriebe ein bisschen aufpasse.